Wir laden in erster Linie die großen landwirtschaftlichen Organisationen ein, die Behördenvertreter, die Vereine und auch ein paar Leutchen von der Bauernschaft. Wenn dann 3 Mann von diesen schlichten Bauern unter 30 anderen sitzen, seien Sie sicher, meine Herren, dann sind die auch der Ansicht der Mehrheit. Ich bin optimistisch. Das Gewitter hat sich ausgetobt. Blitze haben eingeschlagen. Es hat gehagelt. Und dann kommen wir und ziehen den Regenbogen auf. Sichtlich genießt er die Vision eines Regenbogens, das Vorgefühl des Sieges. Herr Assessor. Herr Präsident. Sie haben protokolliert. Selbstverständlich. Fertigen Sie vom Protokoll eine Kurzfassung an und davon etwa ein Dutzend Kopien. Die gehen dann vertraulich und per Boten an einige Herren in Altholm. Den Medizinalrat Dr. Lino, den Kaufmann Manzo. Ich gebe Ihnen die übrigen Namen. Und Bürgermeister Garais? Nein. Nein. An Garais nicht. Nicht an Garais. Irgendwo in den Dünen der Ostsee ist eine Blechbüchse vergraben. Sie ist vollgestopft mit 10 Markscheinen im Wert von 1000 Reichsmark. Es ist Erpresserlohn. Gezahlt wurde er für ein paar Fotografien von widerspenstigen, aufrührerischen Bauern während einer Ochsenpfändung. Der Fotograf und Erpresser war der Annoncenwerber Max Tredub von der Altholmer Zeitung Die Chronik. Die Blechbüchse in den Dünen ist Tredubs Geheimnis. Aber seine Frau Elise ahnt seit langem von irgendwelchem Geld, von irgendwelchen Fotografien. Aber Tredub bestreitet hartnäckig das Vorhandensein auch nur einer einzigen Reichsmark. Überhaupt ist Elise Tredub in letzter Zeit noch argwöhnischer geworden. Plötzlich hat Max einen neuen Freund, den er doch früher gar nicht ausstehen konnte, den Lokalredakteur Stuff. Jetzt sind die beiden Kollegen und der leicht verführbare Tredub, der für Geld alles tut, um aus seiner wirtschaftlichen Misere herauszukommen, sich überall lieb Kind zu machen sucht, er zieht neuerdings mit Stuff in anrüchige Kneipen und kommt erst spät nachts nach Hause. Und jetzt braucht er Stuff dringend. Elise ist schwanger. Aber ein drittes Nein. Schon die 2 sind zu viel. Und Stuff kennt sich aus, weiß von bestechlichen Krankenschwestern und Engelmacherinnen. Aber Elise weiß von nicht zu stillendem Blut, von Blutpfützen, von elendem Sterben. Es ist Zeit für sie, sich aus ihrer Ohnmacht zu befreien. So, du hast also auf mich gewartet. Jo, weil du nicht zum Mittagessen gekommen bist. Sonst hast du doch immer zu Hause gewartet. Warum rennst du auf einmal in die Redaktion? Ja, weil ich... Na was, um mich zu holen? Ja, Max. Und Herr Wenk wusste auch nicht, wo du bist. Vielleicht in der Setzerei? Er hat sich auch gewundert, dass du... Schon seit einer Stunde Mittag. Über mich hast du nicht geredet? Nö. Über Stuff auch nicht? Nö. Dass er mich zum Saufen und Huren verführt, dass er mich ganz versaut und rausgeschmissen werden müsste? Nein. Aber Max... Und dass ich manchmal im Schlaf über Geld rede, über irgendwo vergrabenes Geld. Ich meine nur, hätte es sein können, dass du sowas gesagt hast und nicht still in der Ecke gesessen und auf mich gewartet. Und ich still hinter der Tür gestanden habe und zugehört. Hätte ja sein können. Anstatt geradeaus weiterzugehen, biegt Tredub ab und nimmt einen Weg, den nach ein paar Schritten eine Bahnunterführung beengt. Seine Frau trottet hinter ihm her. Da verharrt er. Au! Du verlogenes Arsch! Au! Luna! Er macht Kehrt und begibt sich zum Bahnhof. Er löst eine Fahrkarte nach Stolpermünde an die See. Er starrt aus dem Abteilfenster. Nimmt aber nichts wahr. Ihm dämmert, dass er etwas Unverzeihliches, Schlimmes getan hat. Er hat seine Frau zusammengeschlagen. Er hat ihre Treue. Sie hat den Weg mit ihm durch dick und dünn geteilt, wie das Bett mit ihm. Und was ist seine Quittung dafür gewesen? Er hat vor Augen, wie sie spätabends todmüde schon die Sachen der Kinder wieder und wieder zurechtflickte, das Wunder des Sattwerdens für alle geschafft hat. Und plötzlich fragt er sich, wer ist das Schwein? Ist denn Stuff das Schwein oder in Wahrheit nicht ich? Ein paar Stationen vor Stolpermünde steigt er aus. Er weiß nicht mehr, warum er an die See wollte, zu dem Geld in den Dünen. Rührung überkommt ihn. Die 1000 Mark, er wird sie Elise geben. Heute und morgen noch nicht, aber eines Tages, ganz bestimmt eines Tages.